Park im Komplex von Schalkmar, gelesen von eben jenem. Kapitel 1. Der neue Gehilfe. Ein gewöhnlicher Arbeitstag führte Herrn S. und seinen Kollegen Tom Bergl in eines dieser neuartigen Multiplexes am Rande der Stadt, in welchem man unzählige kleinere Boutiquen, Gemischtwarenläden und Supermärkte aufzufinden vermochte. Dieser verfügte sogar über eine direkte öffentliche Verkehrsanbindung und war deshalb von den Besuchern besonders frequentiert. Es galt, das in die Jahre gekommene Überwachungssystem der Anlage zu erneuern, damit doch weiterhin die Sicherheit des Komplexes gewährleistet sein würde. In der Auftragsbeschreibung war von einem Hardware-Tausch die Rede. Gewisse elektronische Einschubkarten waren die Steuergeräte für die einzelnen Überwachungskameras im Gebäude und sollten aufgrund ihres Alters nun erneuert werden. Das Büro vereinbarte einen Termin mit dem Systemadministrator, namentlich einem gewissen Herrn von der Heine. Dieser Herr habe wiederum den Haustechniker über das Erscheinen Herrn S. und seines Kollegen, wie auch über die heutigen Arbeiten, die es durchzuführen galt, verständigt. Es war nun bereits eine gute Stunde vergangen, und Herr S. und sein Kollege gingen bereits von einem Fehler bei der Terminvereinbarung aus, als sich dann doch noch ein schmächtiger Jüngling ermüßigte, die beiden beim Eingang des Komplexes zu empfangen. Er stellte sich als Gunther Kranewald vor und war namentlich der neue Gehilfe des fünften Hausmeisters Gratke. Herr Gratke wurde wohl ordentlich in Kenntnis gesetzt, sei doch aufgrund eines anderweitigen technischen Gebrechens bedauerlicherweise zur Zeit verhindert, weshalb stellvertretend für ihn nun der junge Gunther Kranewald geschickt worden sei. Nachdem sich jeder für sich höflich vorgestellt und Herr S. vollständigkeitshalber erneut den offensichtlichen Grund ihres Kommens geschildert hatte, wurden sie von dem jungen Menschen schließlich zum ersten Pförtner geleitet. Ende des ersten Kapitels. Gelesen von Schalkmar.